Moin! Hallo! Hier sind wir wieder, Kaderbrise. Und Jonas Hagel. Und wir machen heute einen Podcast Outdoor für euch. Mit einer recht aktiven Hörerschaft. Ja, genau, mach doch mal Lärm. Ja, wir haben die Halle gefüllt hier auf jeden Fall. Ja, und wir sind Outdoor, klar, aber wir haben hier die Wiese gefüllt. Die Outdoor-Halle jedenfalls. Ja, so, womit wollen wir anfangen? Vielleicht erzählen wir einmal, was wir gerade machen und wo wir gerade sind. Ja. Also wir sind jetzt hier gerade auf einer Pfadfinderfahrt. Draußen, Thema Monopoly. Und wir haben gerade den Monopoly-Mann gestürzt und unser Geld ist jetzt leider nichts mehr wert. Leider ist halt auch irgendwie nur von einer Seite, ne? Eigentlich ist es ganz gut, glaube ich, so aus allgemeiner Sicht. Ja, ach schön. Müsste man mal sehen, wie man das jetzt einstufen möchte. Ich bin ein bisschen traurig, weil mein Geld jetzt halt nichts mehr wert ist. Cool. Okay. Ja, letztens mitbekommen. Da hatte ich so eine richtig fette Spinne auf meinem Schlafsack. Gestern ja. War das. Ja, oh, ich habe in meinem Zimmer ist auch gerade so eine richtig fette Spinne. Wohnt sie da? Oder lebt ja. sie schon? Nein, ich habe ja, schon fast vergessen. Ich habe sie gestern Abend rausgesetzt, weil sie okay. über mein Bett war. Ich wollte sie da nicht haben. Ja, weil auf meinem Schlafsack war halt auch so eine Spinne, die war richtig fett. Und dann habe ich sie halt gefragt, was los ist, weil sie hat sich auch nicht bewegt. Sie saß da einfach und ich wollte auch, dass sie weggeht. Und dann habe ich halt gefragt, wieso sie nicht weggeht. Und dann meint sie, sie hätte eine bakterielle Infektion der Beine. Oh, davon habe ich schon gehört. Ja, und das fand ich dann auch recht übel, als sie das sagte. Mhm. Das ist ja so wie so eine Übersäuerung, glaube ich, ne? Oder was ja, sagte sie? Ich wollte ihr Magnesium geben. Mhm. Ich dachte, vielleicht hilft das. Aber die Tabletten waren zu groß für sie. Oh. Ja. Das naja, dann aber dann habe ich sie auf dem Tablett rausgesetzt. Mhm. Ja. Gibt's das eigentlich bei Insekten auch? Sicher. Ja? Ja, vor allem kann sich da jedes Bein entzünden und die haben ja einige. Ja, wie aber viele Beine haben Insekten nochmal? Mindestens 6, glaube ich. Okay. Aber Spinnen haben 8, ne? Sind Spinnen keine Insekten? Nee, warte mal. Ich glaube, das ist anders. Warte mal, Insekten haben glaube ich, immer 6. Aber Spinnen haben mindestens 8 oder so. Nein. Haben sie nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, Spinnen haben 12 Beine. Ja, teilweise. Sagte ich ja. Nein. Ja, darüber könnten wir jetzt natürlich noch weiter diskutieren. Wollen wir das machen? Nein. Dachte ich mir. Ich finde es sowieso ganz übel, mit dir zu diskutieren. Ja, ganz übel, ich das finde. Nein. Doch, muss ich, ne? Weitergehen ist jetzt auch mal müsste. Magst du eigentlich Star Wars gerne? Star Wars ich schon sehr gerne mag. Mhm, das dachte ich mir. Aber eigentlich ich gerade gelogen haben, weil eigentlich ich überhaupt nichts mit Star Wars anfangen kann. Hm, aber hast du da vielleicht so einen Lieblingscharakter bei Star Wars? So einen kleinen Grün vielleicht? Kleinen Grün? Hä? Den mit den Tentakeln am Kopf, ich meine. Der grün ist. Ach, der. Weiß ich Bescheid. Wie der heißt nochmal? Also ich dachte jetzt an Yoda, aber der hat keine Tentakel am Kopf. Kid Fisto. Dings, ja. Sag nochmal. Kid Fisto. Den meine nee. Ich. Den meinst du? Nee. Nein, den weiß ich auch nicht. Den alle doof finden. Den Bösen meinst du? Darth nee. Vader. Nein, der Grüne. Obi-Wan Kenobi. Nee, von dem Planeten da. Hier, Jabba-Dings. Ja. Ja? Den nee. Meinst du? Doch. Ja, wie findest du das eigentlich, dass man bei Star Wars immer so viele nackte Männer sieht? Ist mir noch nicht so aufgefallen. Hm. Aber generell, finde ich, sieht man in letzter Zeit häufig nackte Männer. Hier laufen gerade zwei vorbei, quasi. Da musst du vorsichtig sein. Sorry. Ja, Yoda habe ich schon mal nackt gesehen. Wirklich? Ja. Eieiei, Coco Jumbo. Nee, braucht man auch nicht an sich. War mehr so Zufall. Aber wie findest du sonst nackte Männer so? Wenn man, super, wenn man mal so intim fragt. Super gut. Gefällt mir. Ja. Und auch dreckig? Dreckig? Ja. Dreckige nackte Männer? Ja. Was sagst du dazu? Nee, das sagt mir nichts dazu. Nee? Nee. Und leichter Schweißgeruch? Auch nicht. Und wenn die Haare an den Fußsohlen haben? Sieht man ja selten, ne? Kann ich jetzt kein genaues Urteil zu abgeben. Ich zum Beispiel habe das noch nie gesehen, aber würde ich gerne mal. Ja? Ja, fände ich interessant. Ja, interessant ist das. Aber nicht mal Hunde haben Haare an den Fußsohlen. Auch Stimmt. nicht meine Meerschweinchen. Ist auch unpraktisch. Nee, das ist praktisch. Weil dann verklumpt das schön mit Dreck und Schweiß und dann hat man eine natürliche Fußsohle, also Schuhsohle ja. unter der Fußsohle. Ja, dachte ich auch gerade. Ja, also doch praktisch, oder? Unser Fazit? Vom Ding her ja, aber wenn du dann halt reinkommst, ne, dann krümelt das ja so ab und ja, dann musst du halt mehr sauber machen. Ja, mit der Zeit bröselt der Dreck dann von ganz alleine aus dem Fell. Es sei denn, das stört einen nicht. Ja, es sei denn. Naja, nochmal kurzes Fazit. Haare an den Fußsohlen von nackten Männern sind durchaus praktisch. Kann man so stehen lassen. Können wir so stehen lassen. Jetzt lass uns mal über ein neues Thema vielleicht auch reden. Ja, dann überlegen wir doch mal, was wir jetzt als nächstes hier besprechen. Ja. Tag. Erzähl doch mal was. Was sind eigentlich Brillenpinguine? Brillenpinguine? Das sind Pinguine und die haben so eine Färbung um die Augen, die aussieht wie eine Brille. Wo gibt's die? Neuseeland. Ach so, weil du da warst. Nee, weiß ich, also ich habe keine gesehen, aber kann ja sein. Ach so, da gibt's einiges Verrücktes. Vielleicht gibt's die auch in Neuseeland auch, ja. Vielleicht. Mhm. Hast du gehört, dass Brillenpinguine auch masturbieren? Nee, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das machen. Doch, ist aber so, die sind da ganz aktiv. Immer mit den kleinen Flügelchen. Hey, ich glaub, wir müssen diese Folge bei iTunes dann als explicit reinstellen, wenn wir irgendwann mal bei iTunes sind. Aber sind wir ja noch nicht. Sind wir noch nicht. So ein Glück. Von dem her. Naja, wollte ich nur mal auch erwähnt haben, dass das auch so ist. Und Affen sind da übrigens auch aktiv in dieser Hinsicht. Bei Affen hatte ich mir das auch gedacht. Das habe ich auch schon aber mal gesehen. Aber Pinguine habe ich für eher nicht so schlau gehalten. Doch, also schon schlauer als andere. Die Flossen Vögel. Sind so kurz, das sieht dann auch immer so doof aus. Ja, kommen die da überhaupt ran? Ja, das oder haben die da andere erogene Zonen? Nein, die krümmen sich, also die können sich ja stark krümmen. Ah ja. Und dann mit den Flügelspitzen werden sie dann aktiv. Ja, so ist das auf jeden Fall mit dem Masturbationsverhalten der Brillenpinguine auf Neuseeland. Alles klar. Haben wir noch ein neues Thema, über das wir uns noch unterhalten wollten? Ich weiß nicht, mir ist letztens was untergekommen. Da war ich schon echt wild darauf, eine Antwort zu finden. Mhm. Und zwar, erzähl doch mal. Okay. Also ich war letztens in einer finnischen Sauna. Nee, quoi? Und ich hatte mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn du da jetzt so auf 100 Grad und mehr gehst, ne? Und du da schwitzt, kocht dann der Schweiß eigentlich auf deiner Haut? Ah, eine gute Frage, die man sich mal stellen sollte. Weil an sich... So rein physikalisch gesehen müsste er das ja schon, ne? Oder er verdunstet halt einfach direkt. USA. Ja. Müsste man mal drüber nachdenken. Sich. Das Ding ist, eigentlich wäre das halt jetzt richtig gut, wenn wir dazu mal ein Experiment machen könnten in der finnischen Sauna. Hui. Hast du da zufällig... Ja, wir könnten hier einen unserer Zuhörer an die Sonne legen, etwas brutzeln lassen. Okay. Hui, das könnte man einfach mal tun. Erklärt sich hier jemand bereit gerade? Ich sehe verständnislose Gesichter. Schade. Ja, naja. Dann verschieben wir das vielleicht einfach mal. Vertagen wir das Thema. Auf eine neue Folge. Genau. Vom Podcast mit KJ und Jay. Carla Briese und Jonas Hagel. Auf kj-und-j.ga. Ah, wo wir gerade hier draußen sind. Ja. Guck doch mal in die Luft. Mach ich. Oh, siehst du da? Da sprühen sie wieder. Nee. Da, bei dem Flugzeug, siehst du das? Nee. Da! Das ist da! Da! Das ist kein Flugzeug. Natürlich ist es. Aber ich gucke trotzdem so in der Natur, als wäre da eins. Oh ja! Ja, ich sehe es. Red ruhig weiter, was du sagen wolltest. Okay, es ist ein Pinguin, aber trotzdem, der Pinguin sprüht. Nein! Wir reden hier nämlich über Chemtrails. Ich sehe es. Siehst du es? Ja. Ja, sehr gut. Das meinte ich. Genau das meinte ich. Sehr gut. Hast du davon schon gehört? Dass die Regierung das extra an den Himmel sprüht? Ja. Um was zu tun? Um uns ruhig zu stellen. Damit wir was haben, worüber wir uns Gedanken machen und nicht mehr über aktuelle weltpolitische Problemstellungen nachdenken. Genau, und da gibt's ja einige. Ja. Aber wir lassen uns da vielleicht auch einfach gar nicht von beirren, denn wir tragen Aluhüte. Ich bin bekennender Aluhutträger. Ja, das weiß ich. andere Menschen um uns rum anscheinend ebenso. Mhm. Aber und dann siehst du nicht alleine bescheuert aus, immerhin. Nein, aber viele Leute denken ja, dass es Chemtrails gar nicht gibt. Da gibt es so Facebook-Seiten von wegen Aluhut irgendwas. Ja. Und die machen sich über uns lustig. Nee. Aber, weißt du, na gut, ich kann ja nichts dafür, dass sie nicht die Wahrheit sehen, außer dass ich vielleicht nicht genug darüber spreche. Und die sind aber irgendwo dann auch selber schuld, dass sie sich so verarschen lassen. Ja. Ja, also Freunde, achtet vielleicht auch drauf, dass sie Aluhüte tragen. Vor allem jetzt bei so einem schönen Sonnenwetter, da ist das besonders wichtig. Genau, wegen der Sicherheit. Hier laufen übrigens schon wieder nackte Männer vorbei. Ja. Ah nein, keine Sorge, das ist ganz angenehm. Vor allem, wenn sie... zeig mal bitte deine Fußsohlen. Nee, sind... Naja, kann man schlecht erkennen. Er arbeitet auch schon an so einer Fußsohle. Sag mal, Jonas, wo du auch einen Aluhut trägst. Ja. Bist du auch der Meinung, dass die Erde eine Scheibe ist? Da bin ich mir noch unsicher, das Ding ist. Ja. Ich schütze mich halt nur von oben, von dem her ist eigentlich die Verbindung jetzt nicht so ganz, wird mir nicht ganz klar. Mhm. Aber wir können gerne mal darüber sprechen. Flache Erde. Thema flache Erde. Weißt du, wie genau das abläuft, wie die Leute sich das vorstellen? Dass die Erde eine Scheibe ist? Ja. Naja, ist halt alles darauf verteilt. Und Weltkarten lügen. Scheiße. Aber Weltkarten sind auch flach. Die sind auch flach, aber das ist ja auch alles verzerrt. Ach. Und das müsste ja eigentlich gar nicht. Also dann kann man ja einfach in der normalen Größe alles darstellen und es treibt halt auf der Erdplatte herum. Aber ich stehe auch noch im anderen positiven Zusammenhang mit flacher Erde. Und zwar, wenn ich meine Isomatte hinlege, dann habe ich das auch gerne, wenn die Erde flach ist. Verständlich. Sehe ich glaube ich auch so. Ja, aber ich mag das nicht so gerne, wenn da so Huggel sind. okay. Warte mal, ist das auch bei der flachen Erde, dass da... Nee, warte, das passt ja nicht. Oh! Nee, nicht, das glaub, nicht die Wohlerde, aber... Ich glaube, ich weiß, was du dir als Schutz suchen könntest. Vielleicht schützen da die Haare an den Fußsohlen gegen die flache Erde. Also die künstliche Fußsohle, meinst du denn? Ja, die künstliche Fußsohle, damit das von unten nicht so strahlt. Strahlt denn die flache Erde? Ja, klar. Ach so, weil sonst würde das ja gar nicht halten. Da muss ja irgendwie ein Atomkraftwerk drin sein, ja. Ja, muss ja. Von dem her. Muss ja, wenn man mal näher drüber nachdenkt. Ja. Okay. Naja. Wir nehmen auch gerne Themenvorschläge vom Publikum an und gehen darauf ein. Achso, das geht ja noch weiter. Gibt's eigentlich... Ach, apropos. Lass uns doch mal über die Biodiversität des Regenwaldes reden. Was gibt's denn da so? Hauptsächlich Frösche, ne? Frösche gibt's viele. Auch in verschiedenen Farben. Hier, der Pfeilgiftfrosch zum Beispiel. Der ist auch besonders giftig, habe ich gehört. Ja, und der ist ja auch im Regenwald, ne? Im Tropischen auch. Quark. Plopp. Da ist dann ein Teich gehüpft. Ja, man merkt schon, wie divers hier das Bio ist. Also Frösche haben wir, Affen, Geier, bestimmt auch einige. Im Regenwald? Ja. Mach mal einen Geier. Das überfordert mich. Ich mach deinen Geier. Dann aber bestimmt auch Schnecken. Affen. Das ist eine Schnecke. Fällt mir gut. Viele Tiere gibt es da. War das ein Papagei? Ja. Gut, ein Ara. Kolibris gibt's auch. Mach doch mal den Kolibri, Jonas. Wusstest du, dass Kolibris sich mit so langen Blütenkelchen co-entwickelt haben? Nee, aber kann ich mir gut vorstellen. Haben sie aber, weil die sind die einzigen, die da unten an den Nektar rankommen. Mhm. Und diese Blüten mit den langen Kelchen, ne? Kannst du dir vorstellen, was sie für Geräusche machen, wenn die wachsen? Muss ich mal nachdenken. Was ich auf jeden Fall sagen kann, Bambus, das ist ja so, man sagt ja, Bambus kann 2 Meter am Tag wachsen, sagt man so. Und das funktioniert wie folgt, das pumpt sich nämlich unter der Erde schon auf, also die Zellen sind schon da und dann pumpen die sich unter der Erde schon auf voll Wasser und dann wird es hochgedrückt und dann wachsen die Meristemzellen richtig schnell. Und dann wurden auch schon die ganzen Nodien und Internodien schon gebildet unter der Erde und dann drückt er sich das einfach hoch. Und das macht dann so pfsch. Macht das auch so Geräusche? Ja klar, du kannst da zugucken beim Wachsen. Okay. Wie eine Wasserfontäne. Okay. Ja, ich schätze mal, dass das dann... Was war das für eine Pflanze? Das andere? Die langen Blütenkelche? Ja, genau. Mhm. Ich glaube, die machen beim Wachsen dann eher so... Das fand ich mir auch gut vorstellen. Okay. Können wir vielleicht sonst mal über ein Thema sprechen, das ich letztes Mal vergessen hatte? Du meinst das Thema, das dir so am Herzen liegt? Das mir so am Herzen liegt. Ja, dann sag ruhig. Okay, also das ist... Au fait, entschuldigt. Also das ist nämlich so, es gibt da so eine Brücke und auf dieser Brücke gibt es halt zwei Spuren. Eine Spur ist halt für Fahrräder, eine für Fußgänger. Und ich hatte mich nun gefragt... Sag mal, Jonas, ist diese Brücke aus Spannbeton? Ich glaube schon. Also jedenfalls folgendes. Kannst du das Prinzip vielleicht nochmal näher erläutern von dem Spannbeton? Das funktioniert so. Das funktioniert so. Man nimmt halt den Beton und gießt damit so eine Brüffe. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Und wenn man dann aber halt eine zu kurze Brüffe... wenn man dann halt eine zu kurze Brüffe gegossen hat, dann muss man das halt spannen. Über so einen Fluss. Hat man denn noch keine Wahl. Dafür hat man dann also diesen Spannbeton. Dafür wurde Spannbeton entwickelt. Also jedenfalls. Spannbeton! Also bei dieser Brücke aus Spannbeton! War das denn so, dass es halt die Spur für Fußgänger und Spannbeton Fahrräder gibt? Und ich hatte mich dann halt gefragt, wenn man jetzt halt so am Joggen ist. Spannbeton! Auf welche Spur, Spannbeton, man dann eigentlich, auf welche Spur man dann wählt. Und dann habe ich dazu mal einen potenziellen Hörer befragt. Einspieler an. Jawohl. Welchen Weg nimmst du? Den für Fußgänger auf jeden Fall. Warum? Ja, der für Radfahrer ist für Leute, die mit zwei Rädern fahren. Und wenn du joggst, aber gehst du auf den Füßen. Aber du bist ja schon schneller auch. Ja, aber nicht so schnell wie ein Fahrrad. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du joggst auf dem Fahrradweg, dann wirst du noch angeklingelt von vorbeirauschenden Fahrrädern. Ich wette, die Differenz zwischen einem normalen Fußgänger und einem Jogger ist kleiner als die zwischen einem Jogger und einem Radfahrer. Ich würde auf jeden Fall, und vor allem, du bist ja auch als Jogger, kannst du leichter manövrieren. Wenn dir irgendein Fußgänger im Weg ist, kannst du als Jogger einfach dran einen Bogen machen um diese Person. Und als Fahrradfahrer kannst du ja nicht so leicht manövrieren. Wenn du um einen Jogger drum fährst, riskierst du, dass du mit einem anderen kollidierst, der jetzt gerade eben von der anderen Seite kommt. Okay. Ja, das war doch super interessant, nicht wahr, Fahrlach? Wahnsinnig interessant fand ich dieses Thema. Gut, dass wir das jetzt mal geflärt haben. Vielen Dank auf jeden Fall an... Gregor! Spannbeton! Ich habe mal ein bisschen Angst, dass das vielleicht ein bisschen am Übersteuern ist. Echt? Kann ich gar nicht glauben. Kann passieren. weil ich nicht möchte. Kann man so und so sehen. Jonas, ich wollte dir mal ein Geheimnis erzählen. Das habe ich noch niemandem erzählt. Aber, also du kennst es ja auch, kennst du vielleicht Batman? Fändst du vielleicht Batman? Fand man nicht wirklich erwürflich, so sagen. Okay, also das ist ja so ein Typ, der fliegt nachts durch die Welt und der rettet immer Leute. Ist er echt am Fliegen? Ja, und das ist richtig secret, aber das ist seine Freundin von mir, die ist Batman. Die fliegt immer nachts auf ihrem Batmobil durch die City. Wie kommst du dazu jetzt, mir das zu erzählen? Ich wollte dir das einfach mal anvertrauen. Weil das ist so ein großes Geheimnis. Ich sag dir auch nicht, wer das ist, natürlich. Weil das ist echt secret. Aber ich wollte es nochmal gesagt haben, dass ich den Batman auch persönlich fände. Batman! Alles klar! Hast du vielleicht sonst noch ein interessantes Thema, über das wir uns unterhalten könnten? Da fällt mir aber noch was Wichtiges ein. Also. Ja, vielleicht ist das euch ja auch schon untergekommen. Wir haben das halt letztes Mal schon vergessen. Carla, sag du das mal, was jetzt hier abgeht. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon wusstet, aber... Ja, letzte Woche. Nee, ich glaube, diese Woche war das sogar noch, oder? Wann haben wir zuletzt aufgenommen? Nee, vor 2 Wochen, kann das sein? Möglich. Oder, naja, ist ja eigentlich... Nee, warte mal. Nee, wir haben diese Woche zuletzt aufgenommen. Das ist das nämlich. Also, was willst du sagen? Ja, also an dem Tag oder an dem Tag davor war das nämlich so. Da hat Bibi von Bibis Beauty Palace auf YouTube so ein Video hochgeladen, wo sie halt mit ihrem Freund Julian ist. Oder Julian, ich glaube, er ist Julian. Und Julienko. Ganz genau der. Und die waren dann halt so im Wald und so rumgelaufen, haben nichts gesagt und dann fasst er so ihren Bauch an. Und es ist nämlich so, Bibi ist schwanger. Schwanger. Ja, was sagst du denn dazu, Carla? Find ich richtig toll, weil Bibi ist ja auch schon 26! Ist sie echt schon 26? Ich dachte, sie wäre noch 25. Die biologische Uhr tickt. Hast du vielleicht mitbekommen, was so? Oh ja, die YouTube-Welt, was sie darüber so munkelt. Ich habe gehört, dass Bibi ihren Julienko betrügt. Echt? Habe ich gehört. Von wem? Wurde mir geflüstert von meiner Freundin, die ja Batman ist. Die kriegt einiges mit, wenn sie so nachts durch die Häusergassen gleitet auf ihrem Bettkleider. Achso, denn das wäre natürlich echt schlimm, weil ich meine jetzt mit Kind, ich glaube, die sind sogar verlobt. Ja doch, da war doch dieser Ring an dem Finger. Die sind sogar verlobt, überhaupt noch eine neue News. Ja, und aber was ich auch krass finde daran, ist, dass ich habe gehört, sie betrügt ihren Julienko mit ApoRed. Und das finde ich richtig schlimm, weil Apo! Ich liebe ihn einfach. Er ist der Beste. Also eigentlich willst du ihn haben? Ich will ihn haben, aber Bibi hat ihn. Ich glaub, und das macht mich sehr traurig. Ich glaube, das heißt Red. Okay. Ja, dann musst du dich vielleicht einfach mal daran machen, dass das Apo dich besser sieht, ne? Digga, was? Ja, mach das halt mal. Du musst auch weißt du lebst für deine Träume. Und du musst halt vielleicht auch mal für dein Traumleben kämpfen. Digga, was? Ja, sagte ich doch. Also hörst du mir nicht zu, oder was? Doch, ich höre dir immer zu. Oh, Digga. Du sagst viele interessante Dinge. Jonas, ich muss dir auch leider noch was gestehen. Warum gerade mir? Weil ich dir doch immer meine Geheimnisse anvertraue, hast du doch schon gemerkt. Okay, aber ich muss dir das jetzt einfach gestehen, weil es drückt echt auf meinem Herzen und ich muss das irgendwie loswerden. Ich muss das jemandem sagen. Du hast ja schon gemerkt, dass ich Abo richtig toll finde. Und naja, dann hat mich das überkommen. Ich habe ihn gerade ein bisschen gestalkt. Ich stand vor seiner Haustür, habe ein paar Fotos von ihm gemacht durchs Badezimmerfenster, wie er auch nackt ist. Er ist ein hübscher, nackter Mann, auf jeden Fall. Und naja, dann hat mich das überkommen. Dann stand halt auch vor seiner Haustür, stand halt sein Auto. Und es war echt ein richtig hübsches Auto. Und er hat auch sich selbst als Porträt vorne auf der Motorhaube aufgedruckt. Und dann konnte ich nicht widerstehen, dann habe ich das geklaut. Ja, das steht jetzt bei mir zu Hause. Ich habe das ein bisschen getarnt mit Schlamm und Blättern und habe das in unsere Hecke gefahren. Aber ich habe trotzdem echt richtig Angst, dass jemand das findet. Aber ich möchte mich auch nicht stellen, weil ich finde das so geil, das Auto. Mhm. Finde ich geil, gefällt mir richtig gut. Auch wegen seines Kopfes, oder? Also hauptsächlich wegen seines Kopfes auf der Motorhaube. Weil er ist so ein krasser Typ. Mhm, verstehe. Muss ich das nicht mehr machen mit dem Schatz? Mhm. Ja. Ja, was wirst du jetzt machen wegen des Autos? Naja, ich denke mir, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen und guck mal, wie der Hase läuft, ne? Das ist das wohl, so läuft der Hase. Naja, gehen wir mal weg von Apo, das heißt Red. Apo! Red! Jonas, kommen wir zu einem sensiblen Thema. Hattest du schon mal Läuse? Noch nie in meinem Leben hatte ich Läuse. Das glaube ich dir nicht, ich glaube, du lügst. Tja. Du lügst doch. Ich lüge nicht. Oh, dann möchte ich dazu nichts sagen. Ach so. Annike, meine Schwester möchte ja, dass ich eine ganz bestimmte Geschichte erzähle. Ich sehe das an. Nein? Okay, dann erzähle ich das nicht. Ich möchte die Geschichte bitte hören. Sie möchte auch doch, dass ich das erzähle. Und zwar Thema Läuse züchten. Familienurlaub in Frankreich, 2 Wochen Bretagne, richtig geiles Wetter, richtig geiler Strand, alles cool, Leute, alles geil. Naja, und dann waren wir wieder zu Hause und haben gemerkt, dass wir alle mega viele Läuse hatten, richtig viele. Es war echt so, wir haben eine Woche lang nur Läusebehandlung gemacht in den Sommerferien. Und das, wir waren halt in so Ferienhaus, das so eine Frau privat vermietet hat und das war halt ihr Haus. Und wir haben überall da in den Betten geschlafen und so. Ja, das war uns sehr unangenehm im Nachhinein. Aber wir sind auch eine große Familie, da hat man einfach mal Läuse! Verstehe. Hä, und was war jetzt mit der Zucht? Habt ihr die denn gezüchtet? Haben wir gezüchtet auf unseren Köpfen. Ach so, verstehe. Ja. Ja, es gibt ja auch... Ach so, nein. Entschuldige, ich habe mich voll vertan. Wir haben die überhaupt nicht auf unseren Köpfen gezüchtet. Wir hatten extra so ein kleines Gehege für die Läuse. Und da haben wir die drinne gezüchtet. Also das, da haben wir halt Haare von uns einfach reingetan. So ein Gummiball haben wir überspannt über so einen Sandsack und dann haben wir da die Haare rangemacht und dann haben wir da drauf einfach die Läuse gezüchtet. Na, es gibt ja auch das hier Läusezirkus und sowas gibt's doch, ne? Ja, genau. Das haben wir dann auch veranstaltet. Wo man haben wir die mal hüpfen lassen und so. Und so kleine Wagen an die Läuse ranhängen und sowas. Ja, genau. Ja. Cool. Ja, das war ganz herrlich. Aber ja, dann sind uns die irgendwann alle ausgebüxt und daher hatten wir nämlich die ganze Läuse. Ah, okay. Ja. So, na, da hat sich das Blatt ja nochmal gewendet. Absolut, absolut. Sag mal, du bist doch bestimmt auch manchmal auf der Suche nach einem Partner, ne? Geht so. Okay. Manchmal. Ja, deswegen sagte ich ja manchmal. Über was für Partner reden wir? Ich glaube einfach in jeglicher Hinsicht, aber... Okay, ich habe zum Beispiel, Freitag habe ich einen Partner gesucht, der gerne neben mir schläft, auch wegen der Wärmeleistung. Mhm. Und wären Läuse da für dich jetzt ein Kriterium? Ein Ausschlusskriterium oder ein Annahmekriterium? Ja, müsstest du vielleicht in beide Richtungen mal erläutern. Also wäre für mich jetzt eher ein Ausschlusskriterium. Weil es nicht so angenehm ist mit Läusen. Ich habe auch zum Glück noch eine Schlafnachbarin gefunden, die hoffe ich keine Läuse hat. Sie sagt, hat sie nicht. Mhm. Von daher, kannst du das kurz kommentieren? Ja. Hier, schau. Okay, also ich finde das eigentlich nicht besonders... Hier. Fürs Ende finde ich das nicht besonders nachvollziehbar. Achso, das soll ich kommentieren? Ja, kommentieren. Ah, stimmt, wir hatten ja letztes Mal hier das Schleifenbinden. Du machst jetzt hier wieder die schnelle Methode. Nein. Man darf da nicht drüber nachdenken, habe ich festgestellt. Ja, aber ich. Nee, du musst nicht das Ende. Du nimmst die andere Seite, glaube ich. Nein. Nee. Nein. Die Seite hinterm Zeigefinger musst du nehmen. Die hier. Nee, andere Seite. Ja, und jetzt aber trotzdem das genau doch das. Und das hier durch. Ja. Ah, danke. Sehr schön. An der anderen Seite. Ich wollte auch nicht nerven. Na, alles gut, so können wir halt noch mal so ein bisschen. Aber wie nennt man das? Backtracing machen. Ja, den und ja. Den. Ne? So läuft das. Danke. Ja. Danke dafür. Oder nennt man das so? Weiß ich jetzt auch nicht. Schon wieder nackte Männer. Von dem hier angenehmer Spot hier. Von diesem her absolut. Okay, also... Wie du sagtest, hast du ja jetzt Erfahrung mit der Läusezucht. Absolut, aber halt auch nicht so gut, weil die sind uns ja ausgerissen, wie ich auch erzählt habe. Ja, stimmt, aber das liegt ja nun am Gehege, oder? Habt ihr die schlecht gefüttert? Naja, wir haben die normalerweise mit einer Mischung aus altem Frittierfett und Maisgrieß gefüttert. Und sah das aus, als hätte ihnen das geschmeckt? Also, sie sahen glücklich aus auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten glückliche Läuse. Sind sie rumgesprungen? Ja, ganz glücklich waren sie. Und das Frittierfett haben wir normalerweise aus der Fritteuse, also aus der benutzten Fritteuse vom Monopoly-Mann bezogen. Der hat auch viel Fritteusenfettnutzung und da tritt er das alte Fett gerne an uns ab. Aber wir mussten dafür auch immer seine Fritteuse putzen und das war nicht so angenehm. Ah ja. Ja, so lief der Hase. Okay, wo wir gerade bei Tieren sind, was ist eigentlich deine Meinung zu Kühen? Sind Kühe tot, wenn man sie umschubst? Ich glaube, sie haben es halt schwer wieder aufzustehen auf jeden Fall. Weil ich habe mal gehört, wenn man Kühe umschubst, dann sterben die. Das mag sein. Aber vielleicht einfach an inneren Verletzungen, dachte ich, oder? Ich dachte, weil sie nicht mehr hochkommen. Nee, ich glaube, das ist, weil sie innere Verletzungen dadurch kriegen, weil die einfach so schwer sind. Und ich habe auch mal gehört, dass Kühe explodieren, wenn sie einen Blitz trifft. Ja, das ist auch schmerzlich. Aber müssen dann nicht Menschen auch explodieren, wenn Kühe explodieren? Von dem her ja. Ah, naja, das liegt an den Mägen, weil die Kühe so viele Mägen haben. Ah, und dann geht der Strom da so durch. Und ja, dann, die haben ja 4 Mägen, ne? Und dann wird, ach genau, und dann wird das Wasser so heiß. 8 Mägen, wird mir hier geflüstert. Ich wär 8 Mägen. Ich wäre auch eher bei 4 gewesen. 7 Mägen. Wie man ja auch sagt, Kühe haben 7 Mägen. Und wenn zwei sich lieben, zwei von den Kühen, dann sind sie im siebten Magen. was meinst du, wie passiert das, dass sie explodieren? Ich glaube, das kommt durch die Mägen. Durch die Mägen? Durch die Magensäure auch. Ach die ballt sich dann in einem Magen und dann möchte sie raus. Ach so. Durch den Blitz ich dachte, vielleicht ist es so, dass halt durch die Elektrizität, durch den elektrischen Strom in dem Mageninhalt, dass das dann anfängt zu kochen und sich ausdehnt. Ja, das ist natürlich auch eine plausible Erklärung. Aber andererseits ist es ja so, dass Kühe wohl keinen Schließmuskel haben. Oh. Von dem her müsste das dann ja einfach entweichen. Aber Kühe äppeln nicht. Kühe flatschen. Und in dem Fall werden Kühe wohl eher am Sprühen. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber ich finde Kühe an sich auf jeden Fall niedlich, wollte ich nochmal sagen. Du weißt ja, es gibt ja verschiedene Kuhrassen. Ja. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, klingen die Mähgeräusche denn ein Mu-Geräusch? Also die Mu-Geräusche, während sie Gras mähen, klingen die eigentlich unterschiedlich? Sehr wahrscheinlich. Also ich würde mal einfach so eine normale Kuh imitieren, wie man die auch kennt, weiß mit schwarzen Flecken. Würde ich sagen so. Okay. Ich hatte die jetzt halt eher ein bisschen höher eingeschaltet, mehr so. Also ich glaube, das kommt auch darauf an, ob das männliche oder weibliche Kühe sind. Das könnte sein. Aber was meinst du, wie Moon denn zum Beispiel Hochlandrinder? Hochlandrinder? Sind das diese mit den braunen Flecken? Nee, ne? Weiß ich nicht. Mach einfach mal nach, was du denkst. Einfach mal vom Wort her, okay. Ja. Also Hochlandrinder, das klingt ja auch mehr so hoch. Vielleicht machen die so. Ja, wahrscheinlich machen die genau so. Und ich glaube, dänische Kühe, die machen dann mehr so mit Ö, also mit so Strich über dem O, ne? Weißt du? Durch meinst du? Ja, durch O. Ja. Sag ich ja. Was meinst du, wie machen Büffel? Tiefer, glaube ich. Tiefer? Die sind ja auch größer, ne? also ich glaube generell Büffel, also naja, tiefer, die machen so. Ich weiß nicht, Büffel würde ich von ihrem Wesen halt auch vielleicht so auf so einschätzen. Weil das so witzige Gesellen sind, oder? Ich weiß nicht, die haben so ein breites Gesicht auch. Die grinsen immer so breit. Ja. Und was auch, glaube ich, nochmal ganz interessant zu thematisieren wäre, Kühe kommen ja auch in die Pubertät. Ich gehe davon aus, aber früher als Menschen, schätze ich. Ja, wahrscheinlich eher schon so mit 3, 2 oder so. Ja. Na, auf jeden Fall muhen die in der Pubertät dann auch ganz anders. Stimmt, wegen des Stimmbruchs auch, ne? Wegen des Stimmbruchs, genau. Magst du das mal demonstrieren? Okay, also ich schätze mal, so ein Kalb würde ich dann sagen, ja, Kälber machen dann halt so muh, und dann kommen die halt in Stimmbruch und dann ist das ja mehr so ein Krächzen, ne? So muh. Genau so. Hat man vielleicht auch schon mal gehört auf dem Feld. Wenn man da so Adoleszente, nein, heißt das Erwachsene oder Jugendlich? Doch, Adoleszente. Juvenile? Ist Adoleszente. Jugendlich. Ja. Adult. Alles klar. Also wenn man so Adoleszente Kühe mal auf der Weide gesehen hat, dann hat man das vielleicht auch schon mal vernommen, dieses Geräusch. Ich gehe davon aus. Gerade wenn man auch auf dem Land unterwegs ist. Weißt du, meine Freundin hat mir mal erzählt, die wohnt auf dem Dorf und sie hat mir erzählt, die haben nachts Kühe umgeschubst oder die haben eine Kuh umgeschubst und die ist dann gestorben. Ja. Hätte mir erzählt. Oh Mann, warum machst du sowas? Ich hab das überhaupt nicht gemacht, die hat das gemacht. Ah ja, stimmt, jetzt habe ich dir nicht richtig zugehört. Nee, nie. Aber auch mir weil zu. Du weil du einfach irgendwie so daherlaberst. Du hörst mir nie zu. Nee, weißt du, jetzt brauchst du auch nicht mehr weiterzumachen, weißt du das? Ja, dann nicht. Ich bin jetzt echt ein bisschen pissig. Ich habe Hunger. Mir ist auch kalt. Ja, toll, und damit kommst du jetzt zu mir. Ja. Weil ich jetzt hier irgendwie was bin ich? Dein Diener oder was? Willst du, dass ich dir jetzt was zu essen hole? Ja, kannst du mir was zu essen machen? Das wäre richtig lieb von dir. Nee, meine ich. Mich auch gar nicht. Ich glaube, ich gehe gleich. Nee, weißt du, ich fände es gut, wenn ich jetzt einfach mal hier ein bisschen Zeit in Ruhe hätte, um Atemübungen machen. Ich muss mich jetzt einfach mal entspannen, ja? Oh nee, das passt mir überhaupt nicht. Carla, kannst du jetzt bitte mal aufhören? Hör auf! Ich muss mich entspannen! Jetzt das lass nervt mich doch mal in Ruhe, meine Atemübungen machen. Ich glaube, du machst das echt nur, um mich zu nerven. Hör auf jetzt! So, machst du jetzt einfach mal mit, dass wir uns wieder entspannen können, ja? Ja, ich kann es ja mal versuchen. Ich glaube, du musst ein bisschen gerade sitzen. Alles klar, mir wird auch schon leicht schwindelig. Von dem her ist das dann vielleicht nicht so gesund. außer für nackte Männer. Aber wenn es mich jetzt ausziehen würde, dann wäre das Mikro halt gar nicht dabei so. Dann könntest du das an deine Brustbehaarung klemmen. Ja, von dem her ginge das, aber das möchte ich nicht. Alles klar, das möchte ich vielleicht auch nicht sehen. Ich glaube, es gibt, möchte man doch. Jetzt wollen wir hier Publikum haben ganz der Meinung. Aber wir haben auch, glaube ich, genug andere nackte Männer. Du meinst, das möchte man sehen? Ja, dann können wir das ja vielleicht mal bei jemand anderem testen, der hier ganz so vorbeisteppt. Weil hier steppen viele nackte Männer vorbei. Meine ich. Mach mal. Was denn? Sind hier ein paar nackte Männer in der Nähe? Hallo? Scheinbar nicht. Und ich dachte schon. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Das wäre es gewesen. Ja, vom Ding her wäre jetzt Oberkörperfreiheit doch was. Wäre was für dich? Wäre was für mich. Tu dir keinen Zwang an. Wir ertragen das. Nee, aber wegen des Mikros mache ich das nicht. Ach so. Ist ja nicht, ich habe hier auch sonst noch einen Ärmel, ne? Ach so. Ja. Nee, aber auch wegen der Hygiene. Hygiene ist auch wichtig. Aber wir wissen ja, dass du deine Achseln immer fachgerecht pflegst. Ja. Von dies her dürfte das kein Problem darstellen. Nee, mache ich aber nicht. Pflegst du nicht gut? Hm? Ja, doch. Meine ich. Was machst du denn nicht? Sag nicht. Sag doch mal. Übrigens, nackte Männer, ne? Sieht man ja auch an jeder Straßenecke. An jeder Ecke, beim Bäcker, im Supermarkt. Schlimm ist das. Und, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber hinter dem Grundstück von meiner Oma, die wohnt im Wald, da läuft ein Nacktwanderpfad lang. Mhm. Und das sieht man häufiger mal, wenn man entspannt im Garten sitzt, so ältere Männer mit so Wanderrucksäcken, die einfach da den Nacktwanderpfad entlang wandern. Mhm. Das ist immer ganz amüsant. Frauen da sieht man, ja, auch nackte Frauen, aber auch nackte Männer. Ja, und häufig sieht man die dann auch, wie sie dann irgendwie Körperhygiene betreiben und naja, finde ich nicht so erotisch, muss ich sagen. Ja, das finde ich jetzt halt auch irgendwie nicht so cool, dass du jetzt halt gleich die Nacktheit sexualisierst. Ich finde, da ist unsere Gesellschaft eh schon viel zu weit fortgeschritten. Soll das heißen, du findest es nicht erotisch, wenn zwei sich nackt gegenseitig die Zähne putzen? Also, oder auch angezogen, aber wenn sie sich gegenseitig... Ich würde da halt jetzt gar nicht vom Kleidungsstand ausgehen. Alles klar, ja. Dann lassen wir das sich, einfach mal außen vor. An sich, also würde ich da jetzt drin partizipieren, finde ich das, glaube ich, schon nicht so erotisch. Von also, außen weiß ich das nicht. Vielleicht ich noch nicht... putze ich dir heute Abend einfach mal die Zähne und dann kannst du das beurteilen. Ja, wobei, dann müsstest du halt mit zu mir nach Hause kommen. Hä, putzt du hier keine Zähne? Das finde ich eklig. Hä? Ich bleib doch gar nicht über Nacht hier. Oh! Was denn an gemeinsamer Körperhygiene findest du erotisch? An gemeinsamer Körperhygiene? Ja. Gegenseitig waschen. Mhm. Also hocherotisch. Duschen auch so? Gemeinsam duschen, toll. Aber angezogen natürlich. Warum sind wir jetzt eigentlich hier in unser so einem Unser Publikum fragt die ganze Zeit so sexuelle Dinge. Ja, finde ich auch, das stört mich ein bisschen. Sie ist das. Ich wollte es gerade anmerken. Ja. Sind wir auch ein gutes Team, dass wir das gleichzeitig dachten? Also sonst können wir vielleicht nochmal die allgemeine Frage beantworten, was denn dann erotisch wäre, wenn es gegenseitiges Zähneputzen nicht ist. Ja, naja, hatten wir ja Duschen auf jeden Fall. Duschen, ja. Gegenseitiges Duschen. Fingernägel schneiden, finde ich, ist auch auf jeden Fall ein Akt. Ah, das finde ich, ist das Ekligste überhaupt. Es ist aber ein partnerschaftlicher Akt. Mir könnte gleich mal jemand hier die Fingernägel schneiden. Also ich hasse es, ja. Aber Batman hat schon Nein gesagt. Ich finde es halt nicht so cool, mit der linken Hand halt die Fingernägel der rechten Hand zu schneiden. Ja, genau das war mein Problem. Wie du siehst, hat sich da noch niemand drum bemüht. Aber von dem her finde ich halt Nagelknipser super angenehm, weil du das halt da auch mit links machen kannst. Finde ich gar nicht geil. Gefällt mir nicht gut. Nagelknipser? Unser Publikum nickt wissend. Ja, designtechnisch finde ich Nagelknipser auch richtig gut. Finde ich nicht. Ich finde die ein bisschen langweilig. Nicht so nützlich. Ich hab so ein Produkt der Marke irgendwas von Budni. Und der ist halt so, also er hat so einen Plastikgriff mit so orangenem Grip noch. Boah. Aber man kann, da drin ist halt so Metall und man kann halt einfach diese Plastikgriffe von dem Knipser abziehen und hat man nur die Knipser ohne Griff. Das ist ja herrlich. Also das finde ich halt ein bisschen verrückt. Einfach herrlich. Ja, es kommt mir so vor, als hätten die halt so fertige Nagelknipser gekauft und einfach da Plastikgriffe dran gemacht. So rebranded quasi. Ja, Mama, ich komm gleich. Oh, das ist hier online, da kann man nicht Pause machen. Noch 5 Minuten. Deine Mama ist schon wieder. Eieiei. Ja, nur weil du das nicht machst. Ja, ich komme. Können wir dann weitermachen? Ja. Was möchte deine Mutter denn von dir? Ja, sie wollte, dass ich jetzt zum Essen komme. Oh. Aber ist halt jetzt nicht. Nee, jetzt ist auch nicht. Jetzt nehmen wir hier gerade einen Podcast auf. Genau. Unser Publikum verlässt schon den Saal. Ach übrigens, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber ich hätte auch voll Bock, mal so einen YouTube-Kanal zu machen. Halt auch so mit uns beiden. Ja, klar. Ah, gute Idee auf jeden Fall, dachte ich auch schon. Weil wir sind auch einfach hübsch anzusehen. Vor allem, wenn du oberkörperfrei bist. Ja, und auch gerade im Face. So. Da kommen die Klicks. Ja. Und auch wegen deiner Make-up-Skills. Stimmt. Ja, stimmt, das hatten wir aus dem Podcast jetzt noch ganz, ganz aktiv rausgenommen. Ja. Weil man es dann nicht so gut sehen kann. Aber ja. Dafür wäre das natürlich optimal. Ja, ich zum Beispiel, ich bestehe da mehr auf Naturprodukte und ich nutze einfach gern mal Nutella für die Lippen, für die natürliche Bräune. Zimt nehme ich gerne für das natürliche Rouge auf die Wangen. Mhm. Und für die Augenlider nehme ich manchmal Wasabi, weil das ist auch schön grün. Ja, und also habe ich auch immer was zu snacken dabei. Ja. Aber an die Augen komme ich immer schlecht dran, da muss ich immer jemand anders fragen, ob er das ablegen möchte. Ja, ich wäre halt bei den Lippen eher bei Ovo Maltine, wegen des Crunch auch. Mhm. Aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Ja. Also Paprika ist auch gut für die... Das wird immer so scharf in den Augen, ne? Nee, nicht scharfes Paprika, mildes Paprika. Ach so. Oder halt auch einfach mal das Gemüse so komplett. Und dann halt den Saft so. Du hast eine Gurkenscheibe auf die Stirn. Das riecht richtig gut nach Essen und die haben bestimmt nichts für mich gekocht. Doch, ich glaube schon. Haben sie nicht. Die haben aber Brokkoli und Zucchini für dich eingekauft. Ja, aber sie machen das nicht. Sie haben vorher gesagt, sie kochen für mich und jetzt machen sie das nicht. Gestern Abend wurde mir, als das Essen fertig war, Bescheid gesagt, oh Kaya, du solltest jetzt langsam mal anfangen, für dich was zu kochen. Carla, haben sie natürlich gesagt. Ich weiß nicht, wieso die mich manchmal anders nennen. Ja, dann wollen wir vielleicht jetzt mal über unseren Sponsor für die heutige Outdoor-Folge sprechen. Unbedingt. Ja, wir haben ja mehrere, ne? Aber mein liebster Sponsor, den ich auch jetzt gerne nochmal namentlich nennen würde, ist Dr. Bronner. Dr. Bronner. Das ist definitiv mein liebster Sponsor von allen, die wir haben. Ja. Schmeckt gut. Ich erkläre nochmal kurz, wer Dr. Bronner ist. Mhm. Und zwar hat Dr. Bronner eine ganz tolle Seife erfunden. Und die könnte man auch Outdoor-Seife nennen. Die ist nämlich auch biologisch abbaubar. Außerdem ist es eine 18-in-1 Soap. Die hat nette, bisschen melancholische, fröhliche auch Sprüche drauf. Und die gibt es auch in ganz verschiedenen Geschmacks- und Geruchsrichtungen. Man muss dazu sagen, man kann sie auch zu sich nehmen, auch als Zahnpasta. Mhm. Eignet sich auch für Cocktails zum Beispiel oder für Long Drinks. Genau. Kann man einfach da reintun, genau. Mit reinmischen. Ich kenne da wen, der hat da gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Ist er zufällig hier? Könnten wir ihn kurz interviewen? Ja, müssen wir mal umgucken, ob er jetzt gerade in der Nähe ist. Ja, sonst rufen wir vielleicht einfach mal ganz laut. Kann man einfach mal ganz laut rufen? Oh. Lass uns mal bitte ganz laut rufen. Tschüss! In der Hängematte und will nicht kommen. Achso, wir brauchen noch einen anderen Namen für Tees, den wir jetzt... Ja, bei Dr. Bronner gefällt mir besonders gut die philosophische Verpackung und Vermarktung. Ja, mir gefallen auch die Geschmacksrichtungen. Es gibt ja auch Mandel zum Beispiel. Mandel hat mir persönlich sehr gut gefallen, vom geruchlichen und geschmacklichen her. Ist auch. Ja auch bei der Pflanzenmilch, ne? Da ist Mandel eigentlich auch das Beste, wie wir auch letztes Mal schon gesagt hatten. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte echt viel Mandel zu Hause und jetzt mache ich nicht mehr so. Also jetzt bin ich gerade wieder mehr auf Soja. Aber von wegen Dr. Bronner hatte das dann nichts Schlechtes getan. Nee. Ja, Dr. Bronner ist auch einfach perfekt. Jonas hat für unseren letzten Urlaub hat er Dr. Bronner Eukalyptus gekauft, wegen des besseren Zähneputzgeschmacks. Und das mag ich gar nicht, kann ich nicht empfehlen. Eukalyptus nicht. Ja, ich habe auch mal so einen Tropfen vom Finger probiert, das ist nicht gut. Nee, Eukalyptus ist ja jetzt auch nicht der beste Geschmack, ne? Ja, als Bonbons finde ich das schon ganz gut. Aber auch nur, wenn man krank ist, oder? Nee, immer. Echt? Ich meine, wie können Koalas auch falsch liegen? Wie können sie? Nein, okay, Koalas sind eigentlich richtig blöd. Können gut falsch liegen bei allem. Eigentlich sind die Koalas so richtig dumm, dass sie Eukalyptus essen. Es gibt so viel bessere Nahrung in ihrer Umgebung. Ja, das stimmt. Aber, wir hatten ja schon ein paar... Vatikanische Kamelen? Nee, ich möchte darüber jetzt nochmal sprechen eigentlich. Oh, aber können wir nochmal kurz auf Dr. Bronner zurückkommen? Ach so, ja, vielleicht machen... Ich bin gerade ein Exemplar gereicht. Wollen Sie sonst vielleicht auch einfach mal kurz den Live-Geschmackstest machen? Ja. Nicht so viel. Gib mir ein bisschen okay. Auf. Wir haben hier Dr. Bronner. Dr. Bronners Mandel. Ah, ey! Das ist auch ein. Hier, unser Publikum probiert mit. Und ich habe jetzt meinen Finger schon an jeden anderen Finger geschmiert. Ey, noch nicht! Wir probieren es gleich. So, Dr. Bronner, Mandel 18-in-1, Naturseife zum Duschen, Händewaschen und mehr. Hergestellt mit reinen Bioölen, Fairtrade zertifiziert. So, Jonas, legen wir los? Ja. Oh! Ja. Boah, der erste Moment schmeckt echt nach Mandeln, dann wird es richtig hart scharf. Mhm. Boah, aber auch Marzipan auf jeden Fall. Marzipan auch dabei. Oh, oh jetzt, das wird es. Das wird so. Es schäumt gleich und es wird seifig. Boah. Naja, aber außer zum Puressen kann man Dr. Bronner wirklich empfehlen. Nur zum Puressen halt nicht. Genau, und jetzt kann ich hier vielleicht auch nochmal Spruch vorlesen. Absolute Cleanliness ist Godliness. Magst du dir mal vorlesen, weil dein Englisch ist einfach so herrlich. Touch the moral, aber ich sehe dann units all mankind free. Instantly 6 Billionen. Ich glaube, so versteht man das nicht. Nee, ich hatte eigentlich auch eine andere Idee jetzt, dass wir halt vielleicht einfach jetzt aufhören, hier Werbung für Dr. Bronner zu machen, weil eigentlich für unser Geschäft ist das nicht gut. Ich hatte nämlich gerade, also, es haben uns ja schon viele Leute gefragt, ob wir jetzt bald unseren Merch rausbringen, ne? Mhm. Ich hatte jetzt gerade die Idee, lass uns doch einfach wegen der Hygiene mal eine eigene Seife rausbringen. Dann hier, Dr. Bronner hier, Publikum, das könnt ihr zurückhaben. Wir bringen einfach unsere eigene Seife raus wegen der Hygiene. Und die wird dann viel besser. Kann man dann auch besser essen. Vielleicht machen wir auch mal ein bisschen Zucker rein, so. Dass es besser schmeckt. Ja, mein Zunge ist ganz taub. Meine auch. Hatte ich auch schon festgestellt. Das ist so, das ist so, wie wenn man so eine Kaki isst, die aber noch nicht reif ist. Das ist super eklig. Kann ich nicht empfehlen. Bei Kakis guck drauf, dass die reif sind. Alles klar. Ja. Ich fühle mich eher nach einer Rhabarberzunge. Rhabarberzunge? Was ist das? Wenn man Rhabarber gegessen hat. Hat man eine Rhabarberzunge? Klar. Hatte ich noch nie. Außer, dass es halt einfach nichts Bemerkenswertes. Ja, außer das. Oh, nice. Unser Akkustand ist bei 77. Wir haben gerade mal 3% verbraucht jetzt. Ja, da können wir noch ein paar Stunden, ne? Aber ja. Ich habe auch echt langsam super Hunger und freue mich, wenn ich was zu essen kriege. Okay. Oh, bist du jetzt echt schon? Wir haben hier noch ein Knie, ne? Von dem, warte mal. Ich dachte nämlich auch, darüber, hier, Carla. Carla. Jonas, ich höre dich. Hier. Ah, dein Knie, hübsch, Blasenentzündung. Ja, genau, das Thema noch. Wir hatten vorhin beim Essen darüber gesprochen, glaube ich. Nee, nach dem Essen wahrscheinlich. Blasenentzündung. Blasenentzündungen sind auf jeden Fall, glaube ich, nichts Angenehmes. Ich hatte selber noch nie eine. Hattest du schon mal eine? Ja. War es angenehm? Nein. Wie fühlt sich das so an? Kannst du das mal beschreiben? Satzi Tienus menegna, nusat epipsiresi nefsisuat mok. Tienusat lefegrim na tienus tuk, nusetut mit resua rehehev. Tienunat trus revnam laif tfas aireb nerk utznesse. Redu utznegnir, nefnam sewa nektmen. Tienusat los nefle tarim nemtept gazeg. Ah ja, okay, also möchte man auf jeden Fall nicht spielen. Nein, nie, seid ihr hier am Namtien neber. Nie. Okay, ja, dann werden wir jetzt vielleicht einfach schon mal dabei, auch einen Tipp zu geben, wie man sowas vermeiden kann. Da habe ich nämlich einen ganz, ganz großen Tipp. Ei, seid ihr Kirizat oder Nini, Gries Nisok Pizza. Wie ich auch eben schon sagte, ist Blasenentzündung noch echt was Schlimmes. Ich persönlich finde es richtig schlimm und ich persönlich sehe mich da auch als Blasenentzündungsüberlebende. Ja. Das kann ich auch gerne mal so sagen. Da war ich auch schon mal auf die WHO eingeladen. Aha. Dass ich da auch einfach mal spreche und meine Erfahrungen als Blasenentzündungsüberlebende mitteile. Mhm. Das war herrlich. Und hast du da vielleicht auch Tipps mitbekommen? Da habe ich einige Tipps mitbekommen. Habe ich auch eben schon erzählt. Ich weiß gar nicht, wieso du das jetzt auch mal fragst. Ach so. Da hatte ich ja schon gesagt, dass man viel Cranberry-Saft trinken sollte. Ach so, nee, ich meinte, um das zu vermeiden. Ja, Cranberry ist teuer, aber hilft. Ach so. Ja, ich hatte nämlich noch einen Tipp. Und zwar ist das ja so, dass man manchmal halt auf Klo muss. Also pinkeln muss, ne? Kennst du das? Ich bin noch nicht untergekommen, aber red ruhig weiter. Ah, genau. Dann in Verbindung mit diesem Tipp kommt vielleicht auch raus, warum du mal eine Blasenentzündung hattest. Ah ja. Also das ist nämlich so. Man sollte halt, wenn man auf Klo muss, also gerade wenn man pinkeln muss, sollte man das nicht so lange anhalten. Weil sonst sich halt die Blase dehnt. Also man muss auch auf Klo gehen. Wegen, das ist nämlich so. Wenn man jetzt das da drin behält und dann dehnt sich so die Blase aus und wenn die sich ausdehnt, dann kann das passieren, dass es dann nicht mehr gut abläuft, dass man dann halt nicht mehr alles rauskriegt, wenn man aufs Klo geht. Blasendehnung nennt man das, glaube ich, im Fachjargon. Sagte ich doch gerade. Und dann geht halt nicht mehr alles raus und deswegen bleibt halt immer so ein Rest drin und das, Das ist dann der doofe Nebeneffekt einer Blasendehnung. Ja, und das ist dann halt, ihr bringt mich richtig raus. Also, es ist dann so, wenn da jetzt halt immer so ein Rest drin bleibt, dann haben die Bakterien halt leichtes Spiel, weil sie halt nicht mit rauskommen. Und dann können die sich da super vermehren und dann begünstigt man halt eine Blasenentzündungsentwicklung. Ja, unser Publikum hatte gerade die glänzende Idee, Spaß, das war meine Idee, dass wir, wenn ich du wäre, spielen. Und sie haben Bock, uns Aufgaben zu geben. Und die Aufgabe war gerade, wenn ich du wäre, würde ich in wessen? Ah, wenn ich du wäre, dann würde ich mir in den eigenen Zeh beißen. Boah, dann müsste ich jetzt da echt meinen Schuh und meine Socke ausziehen. Ja, man weiß ja nicht, dass du Socken und Schuhe anhast, aber nett, dass du es nochmal erwähnt hast. So, ja, jetzt müssen wir das machen. Okay. Ist ja witzig, meine Füße sind richtig dreckig. Okay, ich habe mir jetzt in den Zeh gebissen. Meiner war im Mund ehrlich nicht gut. Gut, hätten wir das jetzt auch. Gerne nicht nochmal. Wenn ich du wäre, würde ich ein Purzelbaum machen. Das kann ich leider nicht. Von dem her, ich habe hier nochmal eine Idee. Vatikanische Kamelen. Hä, was redest du? Hä? Platonische Kakteen? Ich sagte vatikanische Kamelen. Platonische Kakteen? Okay, wollen wir vielleicht noch hierüber sprechen? Nein. Aber das ist halt noch ein gutes Thema. Nein. Oh Mann. Computer sagt nein. Ich will aber. Machen wir aber nicht. Na gut, dann nur eine Sache noch. In der letzten Folge, in der Folge 3, hat Carla mich irrtümlicherweise an einer Stelle Jan genannt. Da habe ich mich vertan. Da hat sie sich vertan, ich heiße nicht Jan. Das ist auch verrückt, weil ich habe auch einen Freund, der Jan heißt und manchmal verwechsel ich dann die Namen Jan und Jonas. Hm. Nee, nur dass ihr das nochmal wisst, also wenn ihr uns jetzt Kommentare schreiben wollt oder E-Mails oder was, wisst ihr, mein Name ist Jonas. Dann weiß ich das jetzt. Danke, ne? Jonas. Jonas Hagel, Jonas Hagel, Jonas Hagel, Jonas Hagel, Jonas Hagel, merkt es euch. Danke, und Jonas Hagel. Und jetzt nochmal deinen Namen, bitte. Carla Brise, hallo. Öfter, bitte. Carla Brise, Carla Brise, Carla Brise, wie das Pesto. Oh, lustig, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Tja, kannst du mal sehen. Verrückt. Jetzt okay. Ist vorbei, ne? Ja, machen. Und jetzt, wo wir am Ende sind, würden wir auch gerne nochmal unser Publikum, das hier anwesend ist, nochmal mit Namen persönlich danken. Okay. Torben Sintflut, danke. Flora Gewitter, vielen Dank auch dir. Aliki Brise, danke, dass du da warst. Jetzt wird's hart. Marvin Manfred Heinz. Lichtblitz. Lichtblitz, danke auch dir. Und Amanda Zugluft, auch dir nochmal ganz vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank an euch alle. Ja, dann bleibt eigentlich jetzt nur noch... Ihr habt das echt gerockt, Leute. Geil, geil, geil. Ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, liken, teilen, abonnieren. Schreibt es in die Kommentare. Genau, kommentieren. Geht gerne auf unsere Internetseite kj-und-j.ga. Geht auf unsere Facebook-Seite, liked unsere Facebook-Seite. KJ und Jay. Ja, KJ und Jay. Podcast. Oh, wir haben noch einen noch vergessen, einen unserer unser Publikumsmitglieder. Ja, da die müssen wir gerade kurz weg, aber da müssen wir auf jeden Fall den Namen nochmal erwähnen. Und zwar ist das die Susi Kugelblitz. Auch dir nochmal ganz vielen Dank, Susi Kugelblitz. So. Ja. Okay. Ja, wo waren wir? Ach ja, genau, bei unserer Facebook-Seite. Also besucht uns auf facebook.com/kjundj.podcast. Unbedingt. Unbedingt, like das Ding. Unbedingt. Außerdem auf Twitter. Das ist einfach twitter.com/kjundj. Ja, dann sehen wir uns demnächst wieder. Und bis dann, ne? Bis dann.